Erster Brüder, betet für uns. Wir wollen, dass Gottes Wort schnell zu anderen Menschen kommt. Es soll geehrt werden, so wie bei euch. Zweiter betet, dass Gott uns vor schlechten Menschen rettet. Nicht alle Menschen glauben an Gott. Dritter aber der Herr ist treu. Er wird euch stark machen und vor dem Bösen beschützen. Vierter wir glauben, dass ihr tut, was wir euch sagen. Wir vertrauen euch im Herrn. Fünfter der Herr soll euch helfen, Gott zu lieben. Er soll euch helfen, geduldig zu sein wie Jesus. Sechster Brüder, wir sagen euch im Namen von Jesus Christus, haltet euch fern von Brüdern, die faul sind. Sie leben nicht nach dem, was wir euch gesagt haben. Siebter, ihr wisst selbst, wie ihr uns nachmachen sollt. Achter, wir waren nicht faul bei euch. Wir haben nicht umsonst gegessen. Wir haben Tag und Nacht hart gearbeitet. Wir wollten niemandem zur Last fallen. Neunter, wir hätten das Recht gehabt, aber wir wollten euch ein Beispiel geben. Ihr sollt uns nachmachen. Zehnter, als wir bei euch waren, haben wir gesagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Elfter, wir hören, dass einige von euch faul sind. Sie arbeiten nicht und machen nichts Nützliches. Zwölfter, diesen Leuten sagen wir im Namen von Jesus Christus, sie sollen ruhig arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Dreizehnter Brüder, gebt nicht auf, Gutes zu tun. Vierzehnter, wenn jemand nicht auf unseren Brief hört, dann meidet ihn. Dann wird er sich schämen. Fünfzehnter, aber seht ihn nicht als Feind. Warnt ihn wie einen Bruder. Sechzehnter, der Herr, der Frieden gibt, soll euch immer Frieden geben. Der Herr sei mit euch allen. Siebzehnter, hier ist mein Gruß mit meiner eigenen Hand. Das ist ein Zeichen in jedem Brief. So schreibe ich. Achtzehnter, die Gnade von Jesus Christus sei mit euch allen.